Am 18. April richtete der Präsident der Arabischen Republik Syrien, Bashar al-Assad, an Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVJK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, ein Antworttelegramm. Darin bedankte er sich dafür, dass Kim Jong-un zum Unabhängigkeitstag, Nationalfeiertag der Arabischen Republik Syrien, einen freundlichen Glückwunsch gesandt hatte. Dann wünschte er Kim Jong-un von ganzem Herzen beste Gesundheit und viel Glück und dem freundschaftlichen koreanischen Volk größeren Fortschritt und Entwicklung. Weiter schätzte der syrische Präsident es hoch, dass Kim Jong-un den Standpunkt von Syrien unterstützt, die territoriale Integrität des Landes und die Interessen des Volkes zu verteidigen, die Sicherheit und den Frieden der Region zu verwirklichen und die gegenwärtige Krise auf der Grundlage des nationalen Dialogs auf friedlichem Wege zu überwinden.